Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Drei Dinge haben wir heute für euch vorbereitet in der Sendung. Wir haben einen ausführlichen Bericht oder ein Interview, was Billy Hauptmann mit einem Historiker geführt hat, wo es um die Jugendwiderstandsmuseum in der Rieger Straße in Berlin-Friedrichshain geht. Das ist ein Stück Punkgeschichte der Jugendkultur in der DDR, aber auch viel mehr. Und da sind einige Dinge im Wandel und was da genau mit los ist, das hört ihr heute hier in einem ungefähr 20-minütigen Interview. Wir haben außerdem einen Bericht aus Spanien, schwere Menschenrechtsverletzungen aus Spanien hören wir ja öfter. Aktuelles Beispiel ist Angriff auf die Gewerkschaftsfreiheit und schwere Haftstrafen, die dort gegen Gewerkschafter in der CNT erlassen wurden, die eigentlich nur völlig normale Arbeitskampfmaßnahmen durchgeführt haben in einem Betrieb, der unhaltbare Arbeitszustände hatte. Dazu hört ihr hier gleich mehr in der Sendung. Und wir haben ein Update, damit wollen wir auch beginnen, über den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu Jamal. Es hat da neue Vorgänge gegeben, ihm ist mal wieder, kann ich nur sagen, eine faire Gerichtsanhörung oder ein Gerichtsverfahren verweigert worden. Er kämpft ja seit vielen Jahren darum. Die Begründungen dafür sind haarsträubend, die Inhalte, um die es geht, sehr ernst und die politische Frontstellung der amerikanischen Rechten, vor allem voran der Fraternal Order of Police, der Polizeilobbyorganisation, ist ungebrochen. Aber auch die Unterstützung für Mumia Abu Jamal und die Solidaritätsarbeit schwingt sich zu neuen Aktivitäten auf. Das hört ihr gleich hier nach einer einsteigenden Musik, denn nach den Wahlen, gerade auch in Brandenburg, möchte ich ein schon etwas älteres Stück von Popper Klopper hier spielen und in Erinnerung rufen. Wir sind mehr. Hier gibt's kein Reich für euch scheiß Bürger. Lest die Geschichte nochmal nach, vielleicht werdet ihr dann klüger. Weg mit dem P, mit dem G und mit dem D. Kein Vergessen, was früher mal war. Die Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit, sonst gibt's nur Not und Elend. Wir stellen uns mehr, wir sind mehr, wir sind mehr, wir sind mehr. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Es gibt Neuigkeiten über den in den USA seit 1981 inhaftierten afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Am 16. September 2024, also vor gar nicht allzu langer Zeit, hat der Pennsylvania Superior Court in den USA Mumia Abu-Jamals Eingabe auf ein neues Verfahren abgelehnt. Diese Eingabe hatte Mumia mit seinen Anwälten nach der juristisch haltlosen Entscheidung von Richterin Clements im März 2023 eingereicht. Wir hatten damals hier in der Sendung darüber berichtet, wie sie mit ziemlich haarsträubenden und ja, grandios unfairen Mitteln Mumias Verfahren, also die Neudurchführung von Mumias Verfahren, abgelehnt hatte. War Richterin Clemens Begründung zur Abweisung in Ton und Stil bereits haarsträubend, sprunghaft und juristisch ungenau, gelang es dem nächst höher gelegenen Pennsylvania Superior Court, diesen Eindruck noch zu steigern. In einem Update berichtet Noel Hanrahan von Prison Radio über diese Vorgänge, verlinkt die Entscheidung im Wortlaut und geht detailliert auf die juristischen Details ein. Nämlich die Vorenthaltung entlastenden Materials durch die Staatsanwaltschaft gegen Mumia und seine Verteidigung, die Beeinflussung und schwere Manipulation von Zeuginnen und Zeugen im Verfahren noch von 1982 sowie natürlich den Rassismus in der Juryauswahl in Abu-Jamals ursprünglichem Verfahren ebenfalls 1982. Darüber haben wir in der Sendung ja immer wieder ausführlich berichtet. Gegen diese neue Abweisung hat Mumia und sein Verteidigungsteam Widerspruch beim Pennsylvania Supreme Court eingereicht, also der nächsthöheren Ebene. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Ende oder vor Ablauf eines Jahres zu rechnen, sagten jedenfalls Unterstützerinnen und Unterstützer auf öffentlichen Veranstaltungen der letzten Wochen. Ja, diese Unterstützerinnen und Unterstützer von Mumia Abu-Jamal sind von dieser Entscheidung jetzt nicht überrascht worden, denn schließlich hatte sich die Justiz von Pennsylvania mit Händen und Füßen gegen die 2018 von Richter Tucker bewilligte und seitdem verhinderte Anhörung zu den schweren Verfahrensfehlern in Mumias Fall gesträubt. So lange geht das jetzt schon, die Auseinandersetzung, ob dieses Verfahren endlich mal losgeht. Seit 2018 ist es eigentlich angesetzt und es gibt immer wieder Argumente, warum die Justiz sich rausredet, es nicht machen zu wollen. Maureen Faulkner, die Witwe des 1981 bei der Auseinandersetzung gestorbenen Polizeibeamten Daniel Faulkner und regelmäßige Rednerin der Fraternal Order of Police, kurz auch FOP, sagte bereits nach der Entscheidung von Richter Tucker sinngemäß, dass Mumia freikäme, sollte er jemals eine Anhörung in einem Gerichtssaal haben. Ziel der Polizei und der FOP sei es, dies für alle Zeiten zu verhindern. Sieht so aus, als wollten sie Mumia durch Tod durch Einkerkerung oder auch Death by Incarceration, wie es viele US-Amerikaner nennen, hinrichten, weil sie es mit der Todesstrafe nicht geschafft haben. Sie sind ja 2011 endgültig damit juristisch gescheitert, Mumia Abu-Jamal hinrichten zu lassen. Tod durch Einkerkerung oder Death by Incarceration, kurz auch DBI, entspricht dem juristischen Urteil Life Without Parole, die am US-amerikanischen juristischen Texte kürzen das oft LWOP ab. Die Solidaritätsbewegung für Mumia Abu-Jamal ist sich der Haltung seitens der FOP und der Justiz sehr bewusst. Es gibt derzeit zahlreiche Treffen, Anläufe zu neuen Initiativen. Erst vor wenigen Wochen gab es ein ja, über Internet und auch physisch in Philadelphia ein großes Treffen, auf dem sich knapp 50 Delegierte von verschiedenen Mumia-Initiativen trafen und sich abstimmten über neue Aktivitäten. Und es ist ganz klar, dass Death by Incarceration eines der zukünftigen Hauptthemen werden wird, denn nichts anderes passiert mit Mumia Abu-Jamal, den sie töten wollen durch lebenslange Einkerkerung. Und er ist da einer von sehr vielen Menschen, allein in 80.000 Menschen in den USA unterliegen diesen Haftbedingungen, also Life Without Parole oder Death by Incarceration. Und 120.000 weitere Gefangene haben zwar theoretisch die Möglichkeit einer Bewährungsanhörung, aber diese wird ihnen permanent von den Bewährungsausschüssen verweigert, weil sie immer sich auf die Seite der Anklagevertretung stellen und fast nie Gefangene freilassen, egal wie die Sachverhalte um ihre Verurteilung oder auch ihrer Führung und Haltung in Haft gewesen sind. Also diese Bewährungsausschüsse sind in der Regel eine Witzveranstaltung, eine Verhöhnung der Gefangenen und ihrer Angehörigen. Ein sehr bekanntes Beispiel, dem das schon seit 48 Jahren so geht, ist der indigene Aktivist Leonard Peltier. Der sitzt noch länger als Mumia, bereits seit 1976 in Haft. Ja, so viel zu dem Update. Wie gesagt, es sind einige Aktivitäten weltweit koordiniert worden. Ich habe jetzt schon gehört, ich denke, ich kann das schon so sagen, dass auch in Berlin verschiedene Veranstaltungen und Proteste in nächster Zeit laufen werden. Es wird am 6. Dezember, das ist noch eine Weile hin, da werden wir vorher nochmal drauf eingehen, eine Vorstellung von einem neuen Buch von einem Anti-Knast-Reader, so wurde er angekündigt, geben, den Mumia Abu-Jamal und Jennifer Black vor kurzem herausgebracht haben. Er heißt Beneath the Mountain oder auch Unter einem Berg von Unterdrückung, wie es die junge Welt getitelt hat in einem Beitrag von Mumia Abu-Jamal. Dieses Buch wird vorgestellt am 6. Dezember in der Schwarzen Risse, das ist ein Buchladen in Kreuzberg im Mehringhof. Und am 9. Dezember, das wird dann der 43. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal sein, am 9. Dezember findet um 18 Uhr eine Kundgebung vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor statt. Aber wir werden uns dann noch näher dran an diesem Datum damit ausführlich beschäftigen. Ich möchte es jetzt einfach nur mal erwähnt haben. Kommen wir nochmal zurück zur Death by Incarceration, dieser anderen Art der Todesstrafe. Die wird bereits von verschiedenen Gremien der United Nations, also der UN, scharf kritisiert. Im Bundesstaat Pennsylvania kämpft derzeit die abolitionistische Bewegung gegen Death by Incarceration. Sie sind da teilweise sehr erfolgreich mit. So konnten sie zum Beispiel schon vor einiger Zeit der Bundesstaatsregierung abringen, dass diese Form der Bestrafung gegen Minderjährige gestrichen werden muss. Man muss sich das vorstellen, ca. 5000 Jugendliche oder Menschen unter 18 Jahren sind in dieser Justiz zu Death by Incarceration, also zu lebenslänglicher Haft, ohne die Möglichkeit auf Entlassung verurteilt worden. Das geht inzwischen nicht mehr. Derzeit kämpfen abolitionistische Gruppen und Initiativen um eine weitere Streichung der Anwendung von Death by Incarceration, nämlich gegen die Leute, die wegen Second Degree Murder oder zu Deutsch auch Totschlag verurteilt sind, weil sie das sehr unverhältnismäßig finden. Sie finden dabei ungeahnte und ja nicht vorhersehbare Unterstützung vom Gouverneur des Bundesstaates, der zwar, bevor er Gouverneur war, als Staatsanwalt noch sehr harte Strafen und Law-and-Order-Politik vertreten hat, jetzt aber gemerkt hat, dass das gar nicht mehr so populär ist und seine Wiederwahl wohl dadurch absichern will, dass er sich auch dafür einsetzt, dass Menschen, die für Second-Degree-Murder, also Totschlag, verurteilt sind, eben nicht lebenslang ohne die Möglichkeit der Entlassung im Gefängnis bleiben sollen. Ja, also einiges los da in den USA und natürlich hat das viel zu tun mit dem Verfahren von Mumia Abu-Jamal und mit seinem Kampf, den er seit Jahrzehnten von innerhalb der Gefängnisse zur Abschaffung derselben führt. Und er ist damit natürlich nicht allein, sondern er ist einer von sehr, sehr vielen Menschen in den USA, die daran beteiligt sind und wir werden immer wieder darüber berichten hier in dieser Sendung, so eben auch heute. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. presente me devora cada instante. Soy una simple proyección o la sombra de un halcón que se enfrenta siempre solo ante el peligro. Y sé que hay otros como yo que no paran de soñar en la locura de este infierno interminable. Pero sé que tú estás ahí y no me fallarás cuando llegue la hora de luchar. Soy como el viento que avanza y rompe su furia contra una pared. Ser como el ave fénix que de sus cenizas vuelve a renacer. Voy escuchando una canción que no para de sonar. Es la eterna melodía de la vida. Voy dibujando un corazón al que puedes disparar, pero tu odio cicatriza mis heridas. Soy un personaje de ficción enterrado en un guión donde la muerte es mi única salida. Pero sé que tú estás ahí y no me fallarás cuando llegue la última batalla. Das wohl kürzeste Oxymoron in meinem Sprachschatz ist der Begriff der spanischen Demokratie. Ein schwerer Widerspruch in sich, dokumentiert durch Tausende von Menschenrechtsverletzungen, die in Spanien regelmäßig passieren gegen arme Menschen. Und allein vor dem Europäischen Menschengerichtshof sind weit über 900 Klagen anhängig, die bis jetzt nicht verhandelt sind. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das aktuelle Beispiel ist ein schwerer Eingriff in die Gewerkschaftsfreiheit, den die spanische Justiz bis in die höchste Instanz durchgewunken hat. Hintergrund ist ein Arbeitskonflikt, der sich 2017 in der spanischen kleinen Stadt Gijón abspielte. Dort hatte die Gewerkschaft CNT in einer Konditorei einen Arbeitskonflikt mit dem Boss, der wegen nicht gezahlter Löhne und sexueller Übergriffe in die Kritik geraten war. Seine Bäckerei ging in der Folge pleite und er schaffte es tatsächlich, mit enormen Summen von Geld eine Klage durch alle Instanzen zu kämpfen, dass die Arbeiterinnen, die sich dort organisiert hatten, schuldig am Niedergang oder Pleite seiner Bäckerei seien, und sie wurden zu enormen Summen von Schadensersatz und insgesamt 6 von ihnen zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Alle spanischen Gerichtsinstanzen haben dieses skandalöse Urteil bestätigt und inzwischen sind alle Gewerkschaften Spaniens dagegen auf den Barrikaden, beziehungsweise nicht auf den Barrikaden, aber auf den Straßen. Am vergangenen Samstag, den 28. September, fand eine große Demonstration von allen Gewerkschaften statt in Gijón Und es gibt auch viele Solidaritätsbekundungen von anderen Gewerkschaften mit der CNT, weil alle begreifen das als einen schweren Angriff auf die Freiheit, sich gewerkschaftlich in Betrieben zu organisieren. In Berlin gab es auch eine Kundgebung, und zwar vor dem Cervantes-Institut, das ist das Kulturinstitut der spanischen Regierung. Die Schwestergewerkschaft der CNT in Deutschland, das ist die FAU, die Freie Arbeiterinnenunion, eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft, hatte aufgerufen. Gekommen waren ca. 30 bis 40 Leute und demonstrierten vor dem Institut. Und ihr hört jetzt einen Redebeitrag in Deutsch. Der gleiche Redebeitrag wurde auch in Spanisch und in Englisch dort gehalten und ja, ihr hört noch einige weitere Stimmen. Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen! Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen! Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen! En la ciudad española de Gijón, en 2017, nuestro sindicato hermano... In 2017, our sister union CNT fought to improve the working conditions of the La Suiza... Wir stehen heute hier für die Freiheit spanischer Gewerkschafter. Ihre Freiheit ist auch unsere Freiheit. Der Angriff auf Ihre Existenz ist auch ein Angriff auf uns, denn Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen. Freiheit für die Sechs von La Suiza. Das ist der Ruf des internationalen Sekretariats. Der Freien ArbeiterInnenunion. In der spanischen Stadt Gijón kämpften 2017 unsere Schwestergewerkschaft CNT um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Konditorei La Suiza. Es ging um nicht bezahlte Überstunden und Urlaub, um sexuelle Belästigung und Kündigung einer schwangeren Kollegin. Weil der Chef ein Gesprächsangebot ausschlug, gab es angemeldete Kundgebungen und Aktionen vor der Firma mit Flugblättern, Transparenten und öffentlichen Reden über Lautsprecher. Stets war die Polizei anwesend und es gab keinen einzigen Zwischenfall, den diese verfolgt hätte. Die gegnerische Seite antwortete jedoch auf die Gesprächsbereitschaft der kämpfenden KollegInnen mit juristischen Klagen, unter anderem wegen Nötigung und Schadensersatzforderungen in einem über 11.000 Seiten umfassenden Klageschrift. Statt das Geld für die Begleichung seiner Schuld gegen seinen Angestellten einzusetzen, verbrannte er es lieber für die Erstellung dieser aberwitzigen Klageschrift. Der zuständige Richter am Landesgerichtshof ist bekannt für seine starke arbeiter- und gewerkschaftsfeindliche Haltung. Er folgte dem Anliegen des Chefs und verurteilte 2021 sechs KollegInnen zu jeweils 3,5 Jahren ohne Bewährung und zu einer Geldstrafe von mehr als 125.000 Euro, die an den Unternehmer zu zahlen sind. Die Beschäftigten sollen also auch noch für den Strick selbst bezahlen, den der Chef für sie gefertigt hat. Die CNT legte Berufung ein, aber der oberste spanische Gerichtshof hatte im vergangenen Jahr Juni das vorhergehende Urteil bestätigt. Die verbliebenen Rechtsmittel sind verschwindend gering. Der Gang zum Europäischen Gerichtshof bzw. der juristische Versuch, die Gefängnisstrafe zur Bewährung auszusetzen. Für die verbrieften Rechte zu kämpfen, wird bestraft. Gewerkschaftliche Arbeit wird bestraft. Der Staat schützt die, die ihn schufen. Die für ihre klare klassenkämpferische Haltung bekannte Gewerkschaft CNT antwortete in der ganzen Zeit seit dem skandalösen Urteil neben Rechtsmitteln auch mit einer Vielzahl von öffentlichen Protestaktionen auf das Urteil. Unter anderem fanden zwei Demonstrationen in Madrid und im vergangenen Juni in Gijón statt, unter dem Motto Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen. Sollten die Urteile Schule machen und zu einem rechtlichen Standard werden, würde die Gewerkschaftsfreiheit und Arbeit in Spanien einen sehr massiven Rückschlag erleiden. Weil auch weitere Gewerkschaften diesen Angriff so einordnen, gab es daher eine gemeinsame, historisch einmalige Pressekonferenz aller großen spanischen Gewerkschaften am 13. Juli 2024, um die CNT in diesem Konflikt zu unterstützen. Mehrere Dutzend Gewerkschaften zeigten ihre Solidarität und rufen für heute, den 28. September, in Chichon zu einer Demonstration für die 6 Kolleginnen de la Suiza und für die Gewerkschaftsfreiheit auf. Auch die Internationale Konföderation der Arbeit, IKA, ruft zu einem internationalen Aktionstag für heute auf. Deshalb stehen wir hier, verbunden mit dem Gedanken und in dem festen Glauben an die Stärke der internationalen Klassensolidarität. Ihr seid nicht allein. Freiheit für die 6 Kolleginnen der La Suiza. Va desgastando, pero el timón sigue firme. noche dulce compañera. Mi bandera es temida por todos mis enemigos que inventan mil historias, leyendas de un desconocido. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Heute am Mittwoch senden wir aus dem Studio Ansage, dem Stan. Und hören könnt ihr uns in Berlin auf der 88,4 UKW und in Brandenburg auf der 90,7, allerdings nicht in ganz Brandenburg, sondern eher Potsdam und Umgebung. Es gibt noch viele andere Ausspielformate, schaut sie euch einfach mal an auf der Webseite fr-bb.org. Da findet ihr Livestream und Kabeldinger und was weiß ich nicht alles. Aber wir senden hier auf UKW und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als nächstes haben wir ein Interview, das Billy Hauptmann mit dem Historiker Dirk Moldt gemacht hat. Es geht um das Jugendwiderstandsmuseum in der Galileakirche in der Riga-Straße in Berlin-Friedrichshain, um die inzwischen verschwundene Ausstellung zum Widerstand der Jugend in der DDR, zu der ganzen Punkrock-Geschichte, die damit dranhängt. Und am besten hört ihr selbst. Also ich habe hier Dirk Moldt neben mir sitzen, ein Historiker aus Berlin. Und ich möchte mich mit ihm über die Galileakirche, über das Jugendwiderstandsmuseum unterhalten. Hallo. Hallo, ja, ich bin's, Dirk Moldt. Magst du mir was erzählen, wie die Kirche früher war? Seit wann kennst du die? Seit wann bist du da dabei gewesen und so weiter? Ja, also ich bin 1983 in die Riga-Straße gezogen, genau gegenüber von dieser Kirche. Es war im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr genau, März oder April oder so. Und irgendjemand sagte mir dann mal, guck mal da in der Kirche, da treffen sich immer Leute und kann man mal hingehen. Und es war eben eine ganz normale Kirche mit fast ganz normaler Jugendarbeit. Und da bin ich mal hingegangen und habe mir so die Leute angeguckt, die waren alle so in meinem Alter. Da gab es den Pfarrer, da gab es auch noch Herbert Mislitz, der als nicht Diakon, aber war so ein bisschen jemand, der so diese Treffen mit organisiert hat in der Galiläa. Und da bin ich dann relativ schnell reingewachsen und fand es mal witzig, was sie machen. Die haben sich dann getroffen, gequatscht, abgehangen. Und ich weiß jetzt gar nicht, nach einem Jahr oder zwei Jahren oder so hat sich das Publikum geändert. Es sind sehr viele Punks dahin gekommen. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Punks, die vorher in der Pfingstkirche waren, auch im 1983 da rausgeflogen sind und dann sind die eben zu Cyrus, zu Pfarrer Cyrus in die Galiläa gekommen und dann hat sich diese Jugendarbeit ein bisschen geändert. Dann waren das vor allem Punks, die dort gewesen sind. Stimmt das, dass eine Punkband in einem Gottesdienst gespielt hat? Ja, das stimmt. Also da hat eine Punkband geprobt in der Kirche und zwar auf der Empore abends. Der Cyrus, Pfarrer Cyrus, hat so ein Konzept gehabt. Zweimal in der Woche konnten sich die Jugendlichen bei ihm treffen. Und zwar sehr niedrigschwellig, also jeder konnte kommen. Cyrus hat sich mit jedem unterhalten oder jeder und jedem unterhalten. Hat auch darauf geachtet, dass die Leute keinen Alkohol mitbringen. Und hat ihnen dann auch den Alkohol weggenommen und am Ende zurückgegeben nach den Abenden. Hat sich auch notiert, wer gekommen ist, weil es öfter vorkam, dass die Polizei Leute gesucht hat und er wollte sich dann nicht irgendwie aufs Kreuz legen lassen, von wegen, dass er da illegal irgendwelche Sachen unternimmt. Die Band, die da geprobt hat, die trat wirklich mal in einem Gottesdienst auf, in einem regulären Sonntagsgottesdienst. Das muss dann schon 1985 oder 86 gewesen sein. Wir reden hier über die Band Zerfall. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hieß schon damals Zerfall. Ja. Kalle war, glaube ich, der Einzige, der jetzt noch mit dabei ist, von damals. Damals, glaube ich, mit Plansch und Duffy noch zusammen. Jedenfalls, die probten dort immer oben. Das war die sogenannte Blaue Möwenband, weil die viele Punks aus Galiläa, die waren eben diese sogenannten Blauen Möwen, eine ganz spezielle Gruppe in Ost-Berlin von Punks. Ja, Und Pfarrer Cyrus hatte mal Stress mit der Gemeinde wegen der Punks, die dort hinkamen, weil die haben Krach gemacht, die haben auch Dreck gemacht und die Gemeinde hatte da Schwierigkeiten mit. Es lag aber weniger daran, dass sie besonders bürgerlich und konservativ waren, sondern es ist eine ganz andere Geschichte, weil die Kirche war früher ein Standort der bekennenden Kirche. Und die bekennende Kirche hat immer darauf gedrungen, dass in der Kirche nichts anderes, also nichts Politisches, nichts großartig Weltliches stattzufinden hat, sondern in der Kirche ist man, um für Gott da zu sein. Das war eine sehr strikte Haltung und deswegen... Moment, sollte nicht Gott für einen selber da sein und nicht man selber für Gott? Also ich spreche ja nicht über meine Einstellung oder die von uns oder wen auch immer, sondern... Das war einfach, ich versuche zu erklären, wer die bekennende Kirche war, 1900, ja, in den 30er Jahren, in der Zeit der Nazi-Diktatur. Da war die eben eine ganz, hatte so eine bestimmte Rolle und das wirkte sich eben auch noch auf die 80er Jahre aus, ein bisschen. Ja. Gut, okay. Pfarrer Cyrus hat versucht, der Gemeinde zu zeigen, also hat immer versucht, der Gemeinde zu zeigen, wie wichtig die Jugendarbeit ist mit den Punks und dass sie eigentlich ganz cool sind und so. Gerade um das eben deutlich zu machen, hat er bei einem Gottesdienst mal die Punkband Zerfall eingeladen und hat der Gemeinde erklärt, liebe Gemeinde, wenn ich frustriert bin, dann setze ich mich in die Kirche und ich klage leise. Aber die jungen Leute hier, die jetzt gleich spielen werden, die klagen laut. Und dann fingen die an, mit ihrem Programm es runterzuspielen. Ja, und ein Teil der Gemeinde ist aufgestanden und rausgegangen aus der Kirche, grußlos, hat den Gottesdienst verlassen, so als Demonstration. Aber es sind eben auch eine Menge Leute sitzen geblieben. Und ich fand das ganz interessant. Naja, das war so eine Zeit des Experimentierens auch in der evangelischen Kirche damals zu DDR-Zeiten. Gab es nicht nur diesen Fall, gab es auch andere Jugendveranstaltungen, die ziemlich cool waren und revolutionär waren, sag ich mal. Ja, aber es gab auch vier bekennende Kirchen. Also die Sionskirche, Samariter, die Galiläa und noch eine, wo sich eben mal Leute getroffen haben, die nicht politisch konform waren, eben dagegen waren. Und die Galiläa war speziell mit Punks voll. Verstehe ich das richtig? Nicht ganz, weil die Zionskirche, das war erst eine spätere Sache. Ich bin ja 1985, 86 war in der Zionskirche, da etablierte sich erst langsam die Umweltbibliothek und Jugendarbeit gab es da gar nicht so in der Weise. Samariter auch nicht. Es gab noch damals, war auch schon vorbei, die Auferstehungskirche und in Lichtenberg die Erlöserkirche. Ja, da trafen sich auch junge Leute, also ein Profikeller. Das war auch ein Punk-Treffort. Okay, okay. Und das war eigentlich damals, also zu DDR-Zeiten, hatte die bekennende Kirche keine Rolle mehr gespielt. Ich habe das nur versucht zu erklären, warum die Gemeinde in der Galiläa so drauf gewesen ist. Ja, also einfach diese Sympathie für die jungen Punks, obwohl sie laut waren. Und ja, die Sympathie war bei den Gemeindeleuten in der Galiläa-Kirche nicht da. Das war wirklich nur der Pfarrer, der das durchgesetzt hat, im Gegensatz zu einer Erlöser in Lichtenberg, wo die Gemeinde dann schon eher sagte, na, wir lassen mal dies und dies zu. Die waren auch nicht besonders glücklich immer über die Punks, aber es gehörte für sie mit dazu, dass man eben auch eine solide Jugendarbeit macht, die eben ausstrahlt in die Stadt. Deswegen hat man das oft toleriert. Manchmal aber auch nicht. Manchmal war es denen auch zu fett. Aber das waren wieder andere Geschichten. Naja, okay, das war früher. Und im Laufe der Zeit hat sich die Kirche zu einem Museum entwickelt. Da kannst du dich auch dran erinnern, oder? Ja, also die Kirchengemeinde in Galiläa wurde zu klein, wenn man so will, und er hat sich dann wieder vereinigt mit der Samaritergemeinde, aus der sie ja auch heraus gegründet wurde. Und sie gehen jetzt immer zu Samariter, die Galiläa-Leute, wenn sie eben Gottesdienst machen und so. Und damit war die Kirche erstmal leer und das ist schon ziemlich lange her, bestimmt, muss ich mal überlegen, um 2003 oder 2004 hat man dann überlegt, vielleicht kann man da auch ein Museum einrichten, weil in Friedrichshain ist eine ganze Menge passiert. Also gerade was junge Leute anbelangt, die ja also nicht nur Punks als Punks irgendwie unterwegs waren, sondern es gab immer auch Protestgeschichten in Friedrichshain, zum Beispiel auch die Wahlfälschung wurde in Friedrichshain mit dokumentiert und all sowas. Und da hat man dann überlegt, wir könnten eigentlich auch ein Museum hier einrichten, in dem das alles mal so erklärt wird. Und dann hat es einen längeren Prozess gegeben. Und das Museum ist dann, glaube ich, 2007 oder 2008 eröffnet worden. 2009 dann noch, glaube ich, zweite Ausstellung reingekommen. Und dann war eben das Jugendwiderstandsmuseum dort. Gehen wir ein bisschen die Zeitlinie weiter. 2008 hat sich eben dieses Museum gegründet und so weiter. War da die Wachenheim-Gesellschaft schon da? Die hieß sich Wachenheim-Gesellschaft. Ja, die ist die Trägerin gewesen des Museums. Die Kirche ist immer eine Kirche geblieben. Die Gemeinde ist immer noch die Besitzerin der Kirche. Sie bestimmt, worum es geht. Ja. Und die Wachenheim-Gesellschaft hat von der Gemeinde die Räume gemietet, um das Jugendwiderstandsmuseum einzurichten. Und das war die Situation seit 2007 oder 2008 oder so. Okay. Ja, soweit ich weiß, hing auch die Wachenheim-Gesellschaft an der AWO ein bisschen dran und so weiter. Ja. Also hatte er halt auch so eine Art Dachverband. Ja, ja, genau. Ja. Ja, und die hat sich vor 2 Jahren oder so aufgelöst. Na, die Wachenheim-Gesellschaft, die gibt es seit letztes Jahr, glaube ich, nicht mehr. Mitte letzten Jahres, ja. Ja, also die letzte große Ausstellung, die wir da gemacht haben, war die über die Malerinnen und Maler am Storkower Tunnel, die da 1983 den Storkower Tunnel bemalt haben und von denen einige ins Gefängnis gekommen sind. Ich habe da mit einer Betroffenen gesprochen. Ja. Die war 19 gewesen und war da auf einmal im Knast. Also. Ja, Katrin, ich weiß. Wir haben das zusammen gemacht. Ja, ja. Ja, Katrin hat total coole Porträts gemalt und hat die da hingehängt. Also Porträts von den Malerinnen und Malern. Und das war sehr beeindruckend, fand ich, weil so hat man wieder mal die Gesichter gehabt der Leute, die damals aktiv geworden sind. Und es gab auch noch schöne Veranstaltungen dazu. Ja, und dann gab es die Hedwig-Wachenheim-Gesellschaft eben nicht mehr. Die hat sich dann aufgelöst und hat den Vertrag gekündigt. Ja, und dann war es eben auch mit dem Jugendwiderstandsmuseum vorbei, vorläufig. Okay, und was ist jetzt da drinnen, weißt du das? Na, soweit ich weiß, ist dort ein Verein, der sich mit Musik trägt, sag ich mal, mit ungewöhnlicher Musik, also keine normale Musik. Natürlich jetzt nicht alles Punk, im Gegenteil eher so andere Sachen. Also ins Experimentelle geht es, zum Teil Jazz und so weiter, Folk. Und angedacht ist, dass dieser Verein, der jetzt dort die Kirche gemietet hat, wieder ein Museum eröffnet. Das heißt, im September vielleicht oder noch später wird dann wieder darüber nachgedacht, wie man die Texte und die Tafeln neu entweder gestalten, aufhängen oder so kann. Es gibt von denen wirklich den Wunsch, dass man da das Museum wieder einrichtet. Wenn auch auf andere Weise, was auch ganz logisch ist, weil die Ausstellung von 2008 ist einfach nicht mehr so, wie man heute Ausstellungen machen würde. Ja, ja, da gibt es halt auch eine Bewegung in Sachen, wie man Sachen zeigt und so weiter. Mhm. Aber meinst du wirklich, es kommt dazu? Naja, ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50. Ich selber bin in der Vorbereitung nicht so mit eingebunden. Also das Organisatorische weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe eben mal, als ich mich unterhalten habe mit Leuten aus der BVV und eben auch mit Leuten von den jetzigen Betreibern, immer wieder so die Nachricht gekriegt, ja, man ist da dran und man hat ein Interesse, dass das gemacht wird. Auch von kirchlicher Seite gibt es das Interesse. Nur das große Wie ist jetzt noch nicht klar. Ja, kirchliche Seite natürlich. Sie geben ja ihre Ortschaften nicht einfach irgendeinem Club ja in die Hände. die müssen irgendwas machen. Ja, da besteht das Interesse, dass man natürlich auch sagt, diese Geschichte ist ja auch Kirchengeschichte und das möchten wir gerne vermitteln. Und deswegen haben die da ein großes Interesse, dass da irgendwas reinkommt. Da ist ja eben ein Knoten zwischen Punkgeschichte und Kirchengeschichte. Ja. Und also der ist heilig für mich, als externe Wienerin, die nichts davon mitgekriegt hat. Also ich finde das total spannend. Ja. Ja, es ist nicht nur Punkgeschichte, aber vor allem, also für viele ist Galiläa ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Etappe. Also gerade jetzt Leute in meinem Alter, die damals als Jugendliche unterwegs waren und keinen Ort fanden, wo sie sich treffen konnten, für die war Galiläa ganz wichtig, dass man eben dorthin kommen konnte und abhängen konnte und irgendwie so. Also ja, so eine Art Location. Ja, genau. Es war eine Location. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen jetzt, wie das war, aber ich hab die Blauen Möwen interviewt und die hatten beide, heben auf einmal die linke Hand und ihnen fehlt hier ein Stück vom Finger. Ja. Dann frage ich, warum? Habt ihr gleich einen Unfall gehabt oder was? Und dann sagen die, nein, da gab es einen, der hat für eine Flasche Wodka den ganzen kleinen Finger abgehakt. Und ich sag mal, seid ihr wahnsinnig? Dann die Antwort war, dann konnten sie uns nicht auf den Bau schicken. Ja, es ist keine ruhmreiche Aktion. Also. Ja, aber es zeigt doch ein bisschen die Lage. Zeigt doch ein bisschen die Lage, wie verzweifelt die oft waren. Also dass die jungen Leute da. Es gab ja die Arbeitspflicht und wenn man nicht arbeiten gegangen ist, kam man ins Gefängnis, wenn man Pech hatte. Genau. Und gerade bei Punks, da waren die besonders hinterher, weil die Bullen und die ganzen Staatsanwälte und so weiter haben gedacht, die muss man nochmal ordentlich erziehen, damit sie richtige Bürger werden. Waren immer auf dem Kieker des Staates und das war schon ziemlich krass. Also die Arbeitspflicht ist, glaube ich, eine ganz, ganz üble Geschichte so zu DDR-Zeiten. Naja, zuerst. Kann ich mal mein Wissen, mal was ich so erfahren habe. Es gab einmal die Arbeitspflicht. Mhm. Andererseits wurden Leute, die nicht gesellschaftskonform oder sozialistisch genug waren, wurden denen Steine in den Weg gelegt. Das heißt, sie durften nicht studieren oder flogen, durften nicht arbeiten. Arbeitsverbot. Ich meine, es gab diese Extreme und diese Extreme. Ein ganz komisches System. Ja, natürlich, arbeiten mussten alle, aber und wer seinen Lieblingsjob nicht haben konnte, die Ausbildung nicht kriegte oder so, der musste eben irgendwas anderes arbeiten. Aber arbeiten mussten alle. Naja, aber dann gab es auch Jobsverbote oder Maler durften nicht mehr malen, Musiker durften keine Musik machen. Ich meine, ich sehe mich als Allround-Künstlerin, das mache ich auch. Ja, aber die Museum machen bla bla, ich mache Hörspiele, tadam und so weiter. Hm. Wenn mir das jemand verbieten würde, dann wäre ich ja nicht mehr ich. Nee, natürlich nicht. Also wenn man das nicht machen kann, das ging vielen Leuten so, dass sie eben die kreativen Jobs wurden nicht als richtige Arbeit anerkannt, sondern Arbeit war für die Leute, die das Sagen hatten, wirklich nur also richtige handfeste Jobs, also wie auf dem Bau oder in der Fabrik oder sowas. Das andere war keine Arbeit, das war eher Vergnügen oder man musste studiert haben oder man musste eben... Ja, aber wenn man nicht studieren darf, weil die Mutter irgendwas falsch gemacht hat... Dann hat man Pech. Ja, weil man hatte sehr viel Pech. Also ja. Ich habe das ganz oft gehört und gelesen. Ja, dann hatte man Pech. Dann hoffen wir einfach, dass sich das in der Galiläa-Kirche soweit schön auflöst und wieder ein Jugendwiderstandsmuseum daraus wird. Von mir aus können die auch am Abend ihre Experimental-Sachen machen. Also ich sag's mal so jetzt, momentan ist die Situation auch nicht, also die ist natürlich für diesen Verein ganz gut und es macht Friedrichshain ein kleines bisschen besser, wenn dort überhaupt etwas stattfindet, als wenn dort gar nichts stattfindet, sehe ich so. Aber ich denke... Das ist das kleinere Übel. Ja, es ist ein kleineres Übel, aber ich denke, es ist möglich, dass das wieder ein offenes Haus als Museum wird und so weiter. Also ja, bei Eintrittspreise um die 20 Euro ist dann nichts mehr mit Gotteshaus, mit Kirche und so weiter. Also da geht es um andere Interessen. Ja, ich kenne auch Kirchenkonzerte, wo 20, 30 Euro ganz normale Kirchenkonzerte mit den Don-Kosaken zum Beispiel, wo man viel Geld bezahlt. Ja, aber die Don-Kosaken kriegen auch das Geld. Hier kriegen nicht die Musiker das Geld. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich... Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich meine, es ist noch nicht aller Tage Abend und ich sehe es eigentlich nicht so düster, dass jetzt das alles vorbei ist oder so. Es wäre schlimmer gewesen, wenn Galilea zu wäre und keiner mehr da drinne wäre. Oder irgendein Spaßveranstalter so. Dort. Was schön wäre, also ein bisschen zu träumerisch jetzt, wäre es so eine Art Jugendzentrum, oder? Ja, da braucht man sehr viel Geld, braucht man Leute, braucht ja, man Konzepte. Ja, man braucht Förderung, Konzept und so weiter. Ja. Damit man halt, anstatt die Leute im Boxi sitzen zu lassen, da reinlockt und bespaßt. Aber gut, das war jetzt meine prompte Idee. Man könnte es auch für Ausstellungen nutzen. Ja, sicher. Mhm. Aber das alles ist, da muss jemand sein, der aufpasst und das kostet alles Geld. Und man braucht Licht und man braucht ein Klo und Vernünftiges. Und ja. Das kostet alles. Ja, ja. Also auch Low-Budget-Geschichten sind immer Budget-Geschichten. Und das Geld muss da sein, das muss man vorher organisieren und da müssen Leute da sein, die das organisieren und die gibt es nicht mehr so wie früher vor 20 Jahren oder so. Es werden immer weniger. Und vor allem, sie haben jetzt andere Interessen. Ja. Das sind die gleichen Leute. Sicher, das aber es ist normal. Ich hab doch auch andere Interessen als ja, vor 20 Jahren. Man hat andere Interessen. Ja. Aber. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, ich hoffe schon, dass das was wird. Also es sollte klappen. Ich denke mal, es ist nicht ausgeschlossen und deswegen meine ich auch, das geht. Und weil der Song Die blauen Möwen von Zerfall hier so oft erwähnt war in dem Interview, können wir jetzt ja nicht anders, sondern müssen da natürlich mal reinhören. Viel Vergnügen. Naja, die Punks hatten wohl gute Zeit, trotz all der Hardships und der Repression, die sie erlitten haben. Jedenfalls deutet dieser Track das an. Wir haben heute sehr viel Punkrock in dieser Sendung, eigentlich nur Punkrock in dieser Sendung gespielt, fällt mir gerade auf. Das liegt wahrscheinlich an den Themen, denn Zeiten wie diese erfordern klare oder auch unklare Aussagen. Ich meine, selten wurde in einem Song der blauen Möwe so lange gebraucht, um so wenig zu sagen. Aber auch das ist dadaistische Kunst, die in der DDR wahrscheinlich einen Widerstandswillen gezeigt hat, der so vorher da nicht existiert hat. Auf jeden Fall ist unsere Sendung fast zu Ende. Ich möchte mal auf unseren Podcast verweisen, für alle die das nochmal hören wollen oder es Freundinnen, Freunden und Bekannten weiter verlinken wollen oder in den sogenannten sozialen Medien ihres Vertrauens teilen wollen. Unser Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net und in wenigen Stunden wird da diese Sendung dann auch zur Verfügung stehen. Also könnt ihr aufrufen radioaktivberlin.nostate.net und dann findet ihr diese Sendung, natürlich auch frühere Sendungen, die wir zu vielen anderen Themen bereits gemacht haben. Das letzte Wort in der Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, über den ich eingangs ja hier auch geredet habe. Es ist ein Jingle, den er noch im Todestrakt aufgenommen hat in 1990er Jahren. Ich hoffe, dass er bald frei ist, dass er dann nach Berlin kommen wird. Das hat er eigentlich sicher zugesagt, dass er das tun wird. Und dass wir dann auch in der Lage sind, nebenbei einen neuen Jingle mit ihm aufzunehmen. Den könnt ihr danach in der Sendung hören. Aber bis es soweit ist, bis Mumia endlich frei ist und hier in Berlin einen neuen Jingle aufgenommen hat, hören wir den alten. Macht's gut. Bis in 2 Wochen. Mein Name ist Markus. Ich verabschiede mich. Bleibt dran an den freien Radios hier in Berlin und Brandenburg. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.